ARD. Hi, das ist Lost in Nahost, die Story. Euer Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Hier mit ganz besonderen Folgen. Ich bin Ann-Kathrin Wetter und wenn ihr jetzt erst einsteigt, hört euch vorher unbedingt Folge 1 und 2 an. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und noch ein Hinweis, bevor es losgeht. In dieser Folge hier sprechen wir auch über Themen wie Tod, Gewalt, Verletzungen und Trauma. Also passt auf euch auf beim Hören. Das hier ist Folge 3. Israel. Ein neuer Staat entsteht. Es ist alles so zu viel. Ich meine, 95 Leute sind in Be'eri gestorben. Das sind, ich kenne auch alle persönlich, ne? Also das ist nicht etwas, dass ich das begreifen kann, dass man so viele Leute verliert auf einmal. Daphna hat am 7. Oktober 2023 ihre Familie besucht. In dem Kibbutz, wo sie aufgewachsen ist, in Be'eri. Sie hat sich vor den Kämpfern der Hamas versteckt, ist nach über 19 Stunden gerettet worden. Ihren Bruder Ethan, den haben die Terroristen getötet. Und jedes Haus ist eine Horrorgeschichte. Also jede Person in Be'eri hat eine Horrorgeschichte. In Daphnas Kibbutz lagen die Toten überall. In den Schlafzimmern, auf den Gehwegen. Die Terroristen haben Menschen aus den Schutzräumen gezerrt. Sie erschossen oder verschleppt. Sie haben Häuser niedergebrannt. Und die Leute, die drin waren, sind bei lebendigem Leib verbrannt. Das jüngste Opfer in dem Kibbutz war nicht mal ein Jahr alt. Das älteste fast 90. Und Daphna, die kannte sie alle. Der Ort, in dem wir unsere Kindheit verbringen, der ist für viele von uns besonders. Wie sich's angefühlt hat, da zu spielen, zu weinen, zu lachen. Daran erinnert man sich, sein Leben lang. Aber da, wo Daphna aufgewachsen ist, das ist nicht nur für sie ganz speziell. Weil ein Kibbutz, das ist nicht einfach nur ein Ort. Das ist eine ganz besondere Art, zusammenzuleben. Wir wachsen eigentlich von null zusammen an. Ne? Also es gibt dann alle Kinder in dem gleichen Jahrgang, sind im Grunde genommen wie Geschwister. Die Kindheit von Daphna in den 80ern und 90ern, die klingt ein bisschen wie Bullabü. In einem kleinen Ort mit einfachen kleinen Häusern, mit vielen Bäumen. Es gibt einen großen Kuhstall, viel Landwirtschaft, Olivenhaine und Felder. Und Daphna, die ist die ganze Zeit mit ihren Freunden draußen unterwegs. Man macht alles zusammen, man ist zusammen im Essenssaal, man feiert zusammen Feiertage. Im Kibbutz kennt jeder jeden und mindestens einmal die Woche treffen sich wirklich alle. Erst ziehen sich Daphna und ihre Familie was Schönes an und dann gehen sie in den Essenssaal. Also Freitagabend im Judentum ist quasi Sabbat, also alle Familien essen zusammen. Und das ist normalerweise ein größere Abendessen, also dann nicht eine große, wie ich würde sagen, nicht wie Weihnachten, aber schon, man gibt sich schon Mühe. Auf den Tischen weiße Decken. Überall rennen Kinder rum, es ist richtig voll. Und es gibt richtig viel Essen. Und Daphna und ihre Familie, die sind da jede Woche. In diesem Kibbutz gehört alles allen. Das ist eine kollektive Gemeinschaft. Also man hat da im Grunde genommen nicht, also man arbeitet nicht wirklich für sein Geld. Das heißt, es gibt so einen Topf und daraus wird das Geld verteilt, je nach Bedarf. Und davor bekommt man alles kostenlos. Also Essen, Wohnung, Auto, alles ist kostenlos. Das heißt, man hat gar keine richtigen Ausgaben. Grundsätzlich ist die Idee von einem Kibbutz, Keiner soll besser oder schlechter gestellt sein als der andere. Alle müssen arbeiten und Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Zum Beispiel brauchen wir im Kibbutz ein neues Auto. Unsere Welt war so klein, man muss ja wissen, wir kannten nur uns. Wir haben nur im Kibbutz aufgewachsen, studiert, wir kannten niemand anders aus der Region. Wir hatten wirklich unsere kleine, heilige Welt dort. Und diese Welt, die liegt direkt an der Grenze zum Gazastreifen. Keine 5 Kilometer sind's bis dahin. Die Hamas-Terroristen am 7. Oktober 2023, die hatten's also nicht weit, nur ein paar Kilometer. Daphna, die stellt sich seitdem Fragen. Und auf einmal sind Themen für sie wichtig, die vorher gar keine so große Rolle gespielt haben. So, dass ich finde, der 7. Oktober hat alle Juden wieder in ihre eigene Judentum zurückgebracht. Ne? Also die Frage, okay, wir sind Juden, wir haben nie unser Platz gefunden. Also überall, wo wir sind, wir werden getötet, ermordet. Damit bin ich halt beschäftigt. Also wie kann das sein, dass sogar in unserem eigenen Land können wir einfach nicht sicher sein? Das ist halt so das Thema. Ihr hört Lost in Nahost, die Story. In dieser Folge erzählen wir euch, wie der Staat Israel gegründet wurde. Von Menschen, die sich endlich sicher fühlen wollten. Wir lernen eine jüdische Familie kennen, die ein neues Zuhause findet. Und wir erzählen euch, wie andere ihr Zuhause verlieren. Wir fahren nach Tel Aviv in Israel zu einer Frau, die dabei war, als das alles losgegangen ist mit dem Staat Israel und als viele wichtige Dinge in der Region passiert sind. Orna heißt sie. Ohne Familien wie ihre gäbe es Israel so gar nicht. Das ist, glaube ich, das Haus. Es ist schön grün hier. Mhm. Ein richtig schöner so ein Vorort ist das, der einfach sieht sehr gar nicht mehr so nach Stadt aus. Das sind Sophie von der Tann und Frank Seibert, unser Reporter-Team. Die zwei sind für diesen Podcast in Israel und im Westjordanland unterwegs. Und zwar schon vor dem 7. Oktober 2023, also vor dem Angriff der Hamas. In den kommenden Folgen werdet ihr Sophie und Frank immer wieder hören. Sophie sucht einen Parkplatz in einem Vorort von Tel Aviv. So, fragen sich alle, was sind das für Weirdos, die hier schon zum dritten Mal langfahren? Und dann finden sie doch einen Parkplatz. Here we are. Und zwar direkt in der Straße, wo Orna wohnt. Ein Mikro reicht, ne? Ja. Das ist sie. Hallo! Hi. Hallo! Ah, okay. I'm afraid we will have to. Orna ist 84. Go down or outside because I have a cleaner today. Sie hat weiße Locken, richtig viele. Und wenn sie sich bewegt, dann schimmern die so leicht lila. You should have come in a month. So you will have the lot of mango. This is a mango tree? Yes. Ah. Wow. Orna trägt ein blaues T-Shirt, oversized. Auf dem T-Shirt ist eine Oma, so eine Zeichnung. Und drüber steht in weißer Schrift auf Hebräisch, Omas für Demokratie. You see the mango on the tree? Yeah. Wow, nice. Shall we put some... I can clean this table and we can sit here. Orna ist ähnlich aufgewachsen wie Daphna, in einem Kibbutz. Und zwar in einem von den allerersten. Sie hat ein Bildband mit raus in den Garten gebracht. Mit Fotos von dem Kibbutz und von ihrer Familie. This is my father with a big banana. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto steht ein Mann neben einer großen Bananenstaude und lächelt. Ornas Vater. Die Stauden hat er damals gepflanzt, da in der Nähe vom See Genezareth. Und die Bananen, die hat er verkauft. What did your father know about bananas before? Nothing. He studied. He really studied it deeply. Okay. And he became a professional for bananas. This banana plantation. Von Bananen und Landwirtschaft hat ihr Vater keine Ahnung, als er einwandert. Aus einer Gegend, die heute Litauen ist. Aber er bringt sich's bei. Anyhow, my father was a Zionist. He came to Israel 1920 with the first pioneers group created in Vilnius, Lithuania. Ornas Vater, der ist Zionist. Zionisten, so nennt sich eine Gruppe von Jüdinnen und Juden, die ein bestimmtes Ziel haben, das damals total utopisch klingt. A state? They wanted to build a state. Sie wollen einen eigenen Staat. Einen eigenen Staat, den gibt's nämlich damals nicht. Jüdinnen und Juden leben verteilt über die ganze Welt. Aber viele träumen davon, zusammenzuleben. Und zwar nicht aus religiösen Gründen. Sie wollen ein sicheres, neues Zuhause. Weit weg von Verfolgung und Vertreibung, die sie immer wieder erleben. So was there always an idea of your parents of building a state of Israel? Mm-hmm. And not only my parents, that was the atmosphere. So they came here already with the goal, we're going to start with the kibbutz, yes. But the idea is bigger. Yeah, the idea is to build Israel, to recreate the nation mm-hmm. and the state. Ornas Vater packt also im Jahr 1920 seine Sachen und wandert aus. Er geht quasi in die Wüste, um diesen zionistischen Traum zu leben. The group and they started the first kibbutz or the second kibbutz, it's a discussion in Israel. Der Kibbutz von Ornas Eltern, Kibbutz Kinneret, der war entweder der erste oder der zweite Kibbutz überhaupt. Einfach die Sachen packen und gehen. Das klingt ziemlich krass, vor allem für die Zeit. Und Achtung, jetzt kommt die Antwort für alle, die uns immer gefragt haben, was war denn eigentlich in dem Gebiet, bevor es Israel gab? Also, damals in den 1920er Jahren, da tut sich richtig viel in Sachen Ländergrenzen. Der Erste Weltkrieg, der ist gerade vorbei, die Welt sortiert sich neu, das Osmanische Reich zerfällt und das Land wird neu aufgeteilt. Und der Teil, über den wir hier reden, der geht an die Briten. Die verwalten das und nennen es Palästina. Und dort bauen Ornas Eltern ihr neues Leben auf, in der Nähe vom See Genezareth. Im Norden vom heutigen Israel. You see how primitive. Orna blättert nochmal um in ihrem Bildband, da unter den Mangobäumen. So they lived in tents, right? It's at first they lived in tents. Am Anfang, da leben Ornas Eltern noch in Zelten. Einfach kommen und machen. Das ziehen viele Jüdinnen und Juden damals so durch, ohne vorher zu wissen, was genau sie da erwartet. But didn't they also, I mean, wasn't it kind of crazy to move? Of course it was. Of course it was, because they were few and they were poor and the work was almost impossible, but they were stubborn. Stur dranbleiben und weitermachen. Sie teilen sich die Arbeit in der Community auf die Kinder aufpassen, am Feld arbeiten, kochen. Ornas Eltern, die entwickeln diese Idee von dem gemeinschaftlichen Leben im Kibbutz mit. Und sie haben immer im Hinterkopf, wir bauen uns hier richtig was auf. Im Idealfall einen eigenen Staat. Viele Jüdinnen und Juden, die damals einwandern, die kommen, weil in vielen Ländern der Judenhass immer größer wird. Und die Briten, Reminder, die haben ja gerade das Sagen in dem Gebiet, die sagen zu der Zeit noch, hierher könnt ihr kommen. Und wenn man Orna zuhört, dann klingt es auch so, als wäre da Platz gewesen. This is how our place was when my parents came. So nothing's there. Nothing is there, even not the Arab town. Orna erzählt, da war nichts, als ihre Eltern damals an den See Genezareth kommen. Nur ein paar arabische Bauern. So what was the idea about the other people living already here or living here also? The idea was to live with them. Mit denen zusammenleben, die schon in dem Gebiet wohnen. Das wollten sie, sagt Orna. Und es sind vor allem palästinensische Araber. Die sind damals die große Mehrheit. Aber in den nächsten Jahren kommen immer mehr Jüdinnen und Juden in das Gebiet. Nobody thought it will be an obstacle. Mhm. Orna sagt, ihre Eltern, die wollten einfach in Frieden leben und haben nicht damit gerechnet, dass es da Hindernisse geben könnte. Nobody thought it as an obstacle. Unfortunately, because they should have thought about the subject more seriously. Mm-hmm. They thought that they come here, build a state, and everybody can live here? Yes. Mm-hmm. Live after, happily after. mm-hmm. Happily ever after. Gekommen ist es ganz anders. Aber nochmal die Erinnerung, wir sprechen mit Orna vor dem 7. Oktober 2023, also vor dem Massaker der Hamas. Das erklärt, warum Orna da so locker drüber sprechen kann. We were a bit naive or too ideological blind that they didn't think of this problem as a problem. Naiv, so nennt Orna ihre Eltern und andere, die damals gekommen sind in den 1920er Jahren. Und ideologisch verblendet. Aber Fakt ist, dieser Grund, warum viele gekommen sind, endlich ein sicheres Zuhause finden, das wird in den Jahren danach noch viel, viel wichtiger. Weil die Nazis kommen an die Macht. Sie verfolgen und töten systematisch Millionen Jüdinnen und Juden. In Ornas Kibbutz, da treibt ihr Vater das mit den Bananen und dem Plantagenbau voran. So in den 1930er und 40er Jahren. Er gilt inzwischen sogar als der Bananenexperte. Orna bekommt Geschwister und sie ist so 10 Jahre alt, da bekommt sie mit, es gibt Auseinandersetzungen. Und zwar zwischen Juden und den palästinensischen Arabern. It was always a tension. Always a tension. Orna erzählt, die Stimmung wird immer schlechter, je mehr jüdische Menschen kommen. Die arabische Bevölkerung, die fühlt sich davon bedroht. Es gibt erste Kämpfe. Arabische Rebellen greifen zum Beispiel jüdische Orte an. Und gleichzeitig gibt es Attacken von jüdischen Gruppen auf Briten und arabische Gruppen. Wie so ein Bandenkrieg. But the Arabs were sure that the country are theirs, and the Jews were sure the country is theirs. So from the very beginning, so. Alle sagen, wir gehören hierher. Und diese Gewalt, die Auseinandersetzungen, das ist auch ein Thema für die Briten. Zur Erinnerung, die haben ja da das Sagen. Und wegen dem ganzen Ärger sagen die, wir geben das Thema an die Vereinten Nationen. Und dort bei der UN, da setzt sich die Idee durch, warum das Gebiet nicht einfach teilen? Und am 29. November 1947, da entscheiden sie in New York, wird das Gebiet aufgeteilt oder nicht. Der Vorschlag ist, ein jüdischer Teil und ein arabischer. Damals leben da rund 600.000 Jüdinnen und Juden und ungefähr doppelt so viel arabische Menschen. I declare open the 128th plenary meeting of the General Assembly. Riesig hohe Decken, vorne eine Bühne mit Rednerpult und im Saal Vertreter von 56 Staaten. We will proceed the whole call. Dass hier bei der UN am Ende wirklich eine Aufteilung rauskommt, ist eher unwahrscheinlich. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit. Aber es ist die Möglichkeit, dass es tatsächlich ein Land für die Jüdinnen und Juden geben könnte. Deswegen sitzen überall Menschen vor den Radios und hören zu. We had a radio, which was very rare. We listened to the UN vote on the radio. Mehr als 9000 Kilometer entfernt von New York sitzt auch Orna mit ihrer Familie vor dem Radio. Bei ihr ist schon mitten in der Nacht. Und trotzdem sitzen alle zusammen, auch die Kinder. We will start it now. Es geht los. Die Abstimmung. Die Länder geben ihre Stimme ab. A wie Afghanistan fängt an. Afghanistan? No. Afghanistan sagt nein, ist also gegen die Teilung. Australia? Yes. Belgium? Yes. Bolivia? Yes. Brazil? Yes. Belarus? Yes. Eine ganze Reihe Ja-Stimmen. Die arabischen Staaten sind dann wieder dagegen. Die lehnen den Plan klar ab. Sie sehen nicht ein, warum arabisches Land, und so sehen sie das Gebiet, abgegeben werden soll für ein jüdisches Land. Irak? No. Lebanon? No. Vor dem Radio im Kibbutz, da rechnen Ornas Eltern nicht so richtig damit, dass die Teilung durchgeht. This one said yes and this one they said no. Und dann stimmen ständig Länder mit Ja, bei denen man es nicht gedacht hätte. Sowjetunion, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. Uruguay, yes. Venezuela, yes. Yemen, no. Yugoslavia, abstain. Jugoslawien stimmt als letztes Land ab. Und dann wird durchgezählt. The resolution of the Duck Committee for Palestine. Die Teilungsresolution für Palästina was adopted by 33 votes, wurde mit 33 Ja-Stimmen, 13 against, 13 Nein-Stimmen 10 abstentions. Und 10 Enthaltungen angenommen. Es soll ein neues jüdisches Land geben. And then when it was clear that there were the majority was for Jewish and Arab countries, it was such a happiness. And everybody came to the dining hall, which was the big hall of the kibbutz, and they were dancing like crazy. Sie singen und tanzen da im Essenssaal. Because the first time that the world accept the fact that Jews should have a state here. Das erste Mal, dass die Welt sagt, ja, Jüdinnen und Juden bekommen ihr eigenes Land. Here. This was a big change. Überall auf der Welt feiern Jüdinnen und Juden, weinen vor Glück. So nah waren sie einem eigenen Staat noch nie. Aber das mit der Freude, das hält bei Ornas Familie nicht lang. And then the day after the shooting started. Am Tag nach der Abstimmung, da beginnen jetzt größere Kämpfe. Also nicht mehr nur ein Bandenkrieg, sondern eher wie Bürgerkrieg. Jüdische und arabische Gruppen bekämpfen sich. In mehreren Städten gehen Bomben hoch. They start just shooting everywhere. Jerusalem was blocked. It was not easy. Everywhere there were clashes. Auch Ornas Familie kämpft mit. Ihre Mutter, ihr Vater, ihr Bruder. Sie verteidigen ihren Kibbutz und die Idee von einem jüdischen Staat. Und genau dieser Staat wird dann trotz allem ausgerufen. Ganz offiziell. Es ist der 14. Mai 1948. Und in Tel Aviv ruft Ben-Gurion den Staat Israel aus. Er wird auch der erste Ministerpräsident. Für Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt gibt's jetzt ein offizielles Zuhause. Bonners Eltern, die haben für diesen Moment hart gearbeitet, gekämpft. Aber feiern, das machen sie im Kibbutz nicht an diesem Tag. Und vielen war schon vorher klar, das wird Folgen haben, die noch krasser sind als die Kämpfe bisher. Und nur wenige Stunden später greifen sie an. Trotz der gespannten Lage wird der von der UN beschlossene Teilungsplan verwirklicht werden. Am 14. Mai wird demgemäß in Palästina der neue jüdische Staat Israel proklamiert. Am gleichen Tage überschreiten ägyptische, syrische, transjordanische, libanesische Truppen die Grenze Palästinas. Während von den Hängen des Libanon an den Ufern des Sees Genezareth und durch das Jordantal Panzer rollen, erklärt die Arabische Liga, dass sie sich im Kriegszustand. In Onnas Kibbutz, da kann man sie sehen. Die Panzer, die von Syrien aus die Berge runterrollen. 5 arabische Staaten. Syrien, Ägypten, Transjordanien, Irak und Libanon. Sie attackieren das gerade gegründete Israel. Der Staat ist keinen Tag alt und schon in seinem ersten Krieg. Es dauert mehr als 400 Tage. Und am Ende gewinnt Israel. Und in dieser Zeit passiert was, was bis heute das Leben der allermeisten Palästinenserinnen und Palästinenser prägt. What happened to the Arab towns during that war? The one that you, the two that you mentioned. All the people desert the town and there is nothing here. Zwei arabische Orte ganz in der Nähe von Ornas Kibbutz, die gibt's nach dem Krieg nicht mehr. Die sind zerstört. Nur noch Ruinen. Und sowas passiert in der ganzen Region. Und die arabischen Palästinenser, die dort gelebt haben, sie fliehen, kämpfen, werden vertrieben. What are you, your personal feelings about, like, the Arabs? I was a child. I was happy that we won. I was proud that we won. I didn't know that there are problems, for other people. Mm-hmm. It was not in my mind. Naturally, it was not in my mind. Orna mit ihren 10 Jahren, die ist einfach froh, dass Israel den Krieg gewinnt. Dass sie in ihrem Kibbutz weiter leben und spielen kann. Für sie sind die Menschen, die palästinensischen Araber aus dem Ort nebenan, einfach weg. Was mit ihnen passiert ist, das ist für sie kein Thema. In one day, they all vanished. Die Menschen, die sind damals einfach verschwunden, sagt Orna. Aber man kann sie fragen, diese Menschen. Und dann erzählen sie ihre Geschichte. Ihre Perspektive, was damals passiert ist. Sie erzählen von der Nakba. Von ihrer großen Katastrophe. Und darum geht's in der nächsten Folge. Das war Lost in Nahost, die Story, Folge 3. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, schaut auch zu den älteren Folgen in unserem Podcast-Feed. Da findet ihr ganz viel rund um den Krieg in Israel und Gaza. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns an lostinnahost@br.de. Wenn ihr keine neue Folge verpassen wollt, abonniert uns bitte unbedingt. Und eine Bewertung hilft anderen, uns zu finden. Lost in Nahost, die Story, ist ein Podcast von BR24, dem BR-Story-Team und dem ARD-Studio Tel Aviv. Mein Name ist Ann-Kathrin Wetter. Autorin dieser Folge Anna Farwig. ReporterInnen Sophie von der Tann und Frank Seibert. Fact-Checking Pia Steckelbach. Titelsong Andreas Dietrich. Ton und Technik Adrian Thalhammer. Technische Mitarbeit Johann Fischer. Regie Martin Heindl. Redaktion Birgit Frank. Redaktionelle Mitarbeit Amelie Hörger. Projektkoordination Veronika Süß. Dramaturgische Beratung Till Ortlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. In meinem Podcast-Tipp heute geht's um einen weiteren Krieg, der beunruhigt viele schon seit über 2 Jahren. Russland führt Krieg gegen die Ukraine und da ergeben sich immer wieder neue Fragen. Warum ist die Gegenoffensive gescheitert? Welche Waffen sollte der Westen liefern? Und wie lange reicht eigentlich noch die Munition? Die langjährigen ARD-KorrespondentInnen Anna Engelke und Carsten Schmiester sprechen über solche Fragen mit den ARD-Reportern in der Ukraine, mit Militärhistorikern und mit SicherheitsexpertInnen. Streitkräfte und Strategien ist sozusagen die ruhige Antwort auf die vielen beunruhigenden Nachrichten. Hört da gern mal rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.